volle Klangerlebnis zu ermöglichen, hören Sie nun einige Testtöne, die Ihnen die Montage Ihrer Anlage auf ideale Verhältnisse erleichtert. Gemacht.